Deutschlandfunk Soundcheck. Things you want are real. You have you to complete, and there is no deal. There's a midget standing tall, and the giant beside him about to fall. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk, im Studio ist Günter Jansen und Thema bis 3 Uhr bleibt der Schmelztiegel-Funk von Sly and the Family Stone. Diese Mischung aus Soul, Funk, psychedelischer Rockmusik, Rhythm and Blues von dieser sechsköpfigen Gruppe, gemischt nach Herkunft und Geschlecht, 4 Männer, 2 Frauen, 4 Schwarze, 2 Weiße. Das war damals Ende der 60er Jahre überhaupt nicht selbstverständlich. Aber gerade in San Francisco fielen ja in den 60ern so einige Schranken, nicht zuletzt musikalische. Grateful Dead, Jefferson Airplane, Moby Grape, Janis Joplin, Quicksilver, Messenger Service. Nur einige der Bands damals, die ebenfalls aus San Francisco kamen. Wie eben auch Sly and the Family Stone. Ich sagte es vorhin zu Beginn, die Familie Stewart war in den 50er Jahren von Texas in die Nähe von San Francisco umgezogen. Hier jetzt mal was ganz anderes. Nämlich ganz frühe Sly and the Family Stone, noch auf der Suche nach dem Funk, Life of Fortune and Fame. Life of fortune and fame, I don't wanna flash any names, but it sure ain't me. I'm wondering how can it be that we're together. If money makes you be, what do you see in me? I live in misery with my prosperity, with not another. Make sure it's in your mind, and you'll make a mistake, and it'll be too late. I hope it's not your fate to stand in my shoes. This way, morning, night and day. Maybe you had better stray. I must have something to pay. It must be back due. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Uh-huh. Are you sure you want to be with me? Are you sure you wanna be my baby, baby, baby? Do you wanna be my baby? You wanna be my baby, baby? What makes you give up a life of everything that's so rich? What made you get that itch? You come down in my ditch of almost nothing. If you are what you appear, you got to be something dear. You've changed my atmosphere. I hope that you stay near so I can have something. How do I know that you're not playing some game? And you just chose my name to be your specimen. I cannot make it. No, no, no, no, no. This is a game and I'm your specimen. You got to let me know, babe, so I can go. I'd have to fake it. I could not make it. You could not take it. Some bottom so that the dancers just won't hide. Dies war 1968 der erste richtig bekannte Titel von Sly and the Family Stone, Dance to the Music. Wenn man das heute so hört, merkt man vielleicht gar nicht, wie neu und aufregend das damals war. Der Einsatz der Stimmen, gerade so gegen Ende eben des Stücks, die Power, die Kraft, mit der alles gebracht wurde, dies zerhackte. Es ging ja gar nicht mehr nur um den guten Song, sondern um Energie, um Rhythmus, aber eben alles ganz raffiniert präsentiert, mit Breaks, kurzen Fetzen, fast wie Samples heute. Also Sly Stone war in den Jahren, sagen wir, 68 bis 71 wirklich ein Innovator, ein Erneuerer der Popmusik. Und viele Bands bedienten sich seitdem seiner Art Funkmusik, sei es, indem sie Teile, Stücke, Rhythmen sampleten oder eben in der Art, wie sie zusammen Funk spielten. Hier gleich weiter mit einem der allertypischsten Stücke von Sly and the Family Stone, 1969 vom Album Stand, I Want to Take You Higher. I wanna take you. me nigga. White, don't call me white. Nigga, don't call me nigga. White, don't call me white. Yeah. In seiner Gruppe selbst waren Weiße und Schwarze. Sly Stone trug also selbst ein kleines Schärflein zur Überwindung von Rassenschranken bei. Dennoch war allgemein gesellschaftlich die Rassendiskriminierung Ende der 60er natürlich ein Thema in den USA. In einigen Stücken gehen Sly and the Family Stone explizit auf den alltäglichen Rassismus ein. Ganz deutlich in Don't Call Me Nigger Whitey, beziehungsweise der Umkehrung Don't Call Me Whitey Nigger. Als nächstes folgen drei Stücke hintereinander. Das erste wollte fast schon von alleine starten eben, aus unterschiedlichen Zeiten. My Lady von 1968, You Caught Me Smiling 1971 aus dem Album There's a Riot Going On und als drittes Back on the Right Track aus dem gleichnamigen Album von 1979. Gute 8,5 Minuten für drei Stücke Sly and the Family Stone. Thank you. Dieses Sly and the Family Stone Album wurde 1979 kaum noch zur Kenntnis genommen. Back on the Right Track, das Titelstück eben. Die Zeit war irgendwie vorbei. Inzwischen regierte Disco die Tanzflächen und wenn sich auch noch so viele Acts auf Sly and the Family Stone beriefen, diese Art, den Funk zu spielen, war überholt. Einer wie Prince zum Beispiel übernahm dann in gewisser Weise, wie man Verschiedenes zusammenbringt und etwas Neues daraus macht. Oder auch Anfang der 80er Jahre Michael Jackson zum Teil. Schon mit dem Album Fresh hatte Sly Stone 1973 nicht mehr voll den Nerv getroffen, während There's a Riot Going On ja eine deutliche Entwicklung gegenüber den ersten Sachen Ende der 60er darstellte, war Fresh insgesamt unentschlossener. Hört man das Album durch, spürt man geradezu eine gewisse Orientierungslosigkeit. Und auch die Auswahl der Stücke auf Fresh ist zumindest umstritten. Que sera, sera, whatever will be, will be. Was Doris Day einst in einem Hitchcock-Film sang, will man von Sly and the Family Stone eigentlich gar nicht hören, oder? nochmal ein spätes, funkiges Lied von Sly and the Family Stone. The Same Thing That Makes You Laugh Makes You Cry. Als Single ein totaler kommerzieller Flop Ende 1979. In den 80ern war Sly Stone praktisch von der Bildfläche verschwunden. 1981 tourte er mal mit George Clinton und seinen P-Funk All-Stars. 1987 musste er ins Gefängnis wegen Kokainbesitzes. 1993 wurden Sly and the Family Stone in die Rock'n'Roll Hall of Fame eingeführt. Man munkelte immer mal wieder von einem Comeback, haufenweise Material, das er irgendwann bei einer neuen Plattenfirma herausbringen würde. Eigentlich egal, er hat seine Zeit ja gehabt und viel für den Funk getan, war richtig erfolgreich und genießt bis heute, vor allem bei Musikern, den allergrößten Respekt. Bei der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich so einiges gelesen an Stimmen zu Sly Stone. Zitiert sei hier nur die von Bobby Womack. Der spielte teilweise Gitarre auf There's a Riot Going On und bewunderte Slys Art der Produktion im Studio. Also dieser Bobby Womack sagte unter anderem, er, Sly Stone, ging viel weiter in seiner musikalischen Karriere, als ich es gemacht habe. Ihn hätte ich niemals erreicht. Ganz bis zum Schluss eine Art instrumentale Funk-Jam-Session aus dem Album Stand, das lange Sex Machine, hat nur den Titel gemein mit dem berühmten von James Brown. Instrumental ist das hier. Noch einmal Sly and the Family Stone. Damit geht dieser Soundcheck zu Ende. Im Studio war heute Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht. Wow. Bye. Deutschlandfunk.